بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alles auf Gott Allah den Herrn der Welten, Allahs Segen, Heil und Barmherzigkeit dann auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und auf all diejenigen, die seine Fußstapfen treten bis an den Tag der Auferstehung. Liebe Geschwister, wir haben in den letzten Unterrichten gesprochen über die Existenz Allahs subhanahu wa ta'ala und wie verschiedenartige Hinweise darauf deuten. Und heute wollen wir uns jetzt über Allah Azza wa Jal selbst reden, subhanahu wa ta'ala. Und das ist natürlich das Edelste überhaupt in unserer Religion, ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala über sich selbst berichtet hat. Denn derjenige, der uns erschaffen hat, derjenige, für den wir unser Leben, dem wir unser Leben widmen, wir wollen wissen, wer ist das eigentlich, subhanahu wa ta'ala? Warum verdient er diese Anerkennung? Warum verdient er, dass man sich ihm hergibt? Dass man sich ihm ergibt? Warum verdient er das? Das ist aufgrund seiner Eigenschaften, die er besitzt, subhanahu wa ta'ala. Und alles, was uns Allah subhanahu wa ta'ala mit sich selbst mitgeteilt hat, lässt sich, liebe Geschwister, eben in drei Kategorien einteilen. Und wir möchten uns heute die erste Kategorie des Tawhid unterhalten und auch über die zweite teilweise. Die erste Kategorie des Tawhid ist der Tawhid Ar-Rububiyyah. Und warum beginnen wir mit diesem Tawhid? Aus mehreren Gründen, unter anderem, weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim damit begonnen hat. Er sagt, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Also alles so gut Allah, dem Herrn der Welten, dem Rabb der Welten. Und als würde er uns sagen, alles so gebührt Allah, weil er der Rabb der Weltenbewohner ist. Und insofern ist das der Grund, warum ihm alles aller Lob gebührt. Die Rububiyyah, liebe Geschwister, kommt vom arabischen Wort Rabb. Und das Wort Rabb im Arabischen hat mehrere Bedeutungen. Wir reden jetzt erst einmal über die sprachliche Bedeutung. Und dann reden wir über die religiöse Bedeutung von Rububiyyah. Rabb ist ein Name Allahs subhanahu wa ta'ala. Und Rububiyyah ist die Eigenschaft, Rabb zu sein. Okay? Und was bedeutet das sprachlich gesehen? Sprachlich ist ein Rabb ein Besitzer. Ein Besitzer. Ein Führer. Jemand, dem gehorcht werden muss, ein Muta', aber auch ein Muslih, jemand, der Frieden stiftet. Das sind alles verschiedene Bedeutungen, die alle unter dem Begriff Rabb fallen. Und sicherlich noch mehr als diesen. Religiös gesehen, liebe Geschwister, bedeutet Rabb Allah als den einen einzigen hinsichtlich seiner Taten zu betrachten. Das ist jetzt eine Formulierung, die kann man auch anders ausdrücken. Es geht darum, Taten Allah subhanahu wa ta'ala, die er begeht, die er macht, einzig und alleine ihm zuzuschreiben sind und niemand anderem. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel. Die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala erschafft. Das ist eine Eigenschaft von ihm. Diese Eigenschaft des Erschaffens darf niemand anderem zugeschrieben werden, außer ihm, subhanahu wa ta'ala. Auf Arabisch, Khalq. Also noch einmal, bei Rububiyyah geht es darum, dass die Taten Allahs einzigartig sind, unvergleichbar sind, unnachahmlich sind, und dass man sie nur ihm, subhanahu wa ta'ala, ganz alleine zuschreiben darf. Und natürlich, sobald wir die Geschichte über Tawhid sprechen, ist das Umgekehrte davon der Schirk. Das heißt also, wenn jemand eine Tat, die Allah subhanahu wa ta'ala macht, jemand anderes zuschreibt außer Allah, dann hat er Schirk begangen. Wie zum Beispiel, wenn jemand glaubt, dass die Sterne verantwortlich sind, zum Beispiel, dafür, dass es regnet. Oder die Wolken es regnen lassen. Ja? Das ist ein Unterschied, ob ich sage, die Wolken sind eine Schöpfung Allahs, durch die er es regnen lässt. Wolken sind ein Anzeichen, zum Beispiel, dass es regnen wird. Oder ob ich sage, die Wolken selbst, sie lassen es regnen. Okay? Und insofern, jede Tat, ob es das Regnen lassen ist, oder ob es das Erschaffen ist, oder ob es die Versorgung ist, oder ob es das lebendig machen ist, oder das Sterben lassen ist, all diese Taten Allah subhanahu wa ta'ala, sobald man sie mit anderen zuschreibt außer Allah, hat man Schirk begangen. Auch wenn man sie einem Propheten zuschreibt, auch wenn man sie einem Engel zuschreibt, all dies wäre Schirk. Beispiel aus dem Koran kennen wir, dass Isa alayhi salatu wassalam, es heißt, dass er die Toten hat lebendig gemacht. Aber war es Isa selbst, alayhi salatu wassalam, der den Toten sozusagen aus dem Grab genommen hat und dann in ihm die Seele wieder eingehaucht hat? Oder hat er lediglich gesagt, steh auf, werde wieder lebendig zum Beispiel, steh auf aus deinem Grab? Ja? Und die Antwort natürlich ist das Zweite. Isa alayhi salatu wassalam ist ein Mensch wie du und ich. Er ist aber ein Gesandter Allahs, aber er ist immer noch ein Mensch. Und ein Mensch kann niemand, der tot ist, wieder lebendig machen. Und auch Musa alayhi salatu wassalam, als er mit dem Stock Moses auf das Meer geschlagen hat und das Meer gespalten hat, damit die Kinder Israels mit Musa von dem Pharao fliehen konnten, diese Sache, Musa alayhi salam, hat nicht das Wasser beiseite geschoben mit eigener Kraft. Wie hätte er das machen sollen? Er hat nur mit dem Stock einmal auf das Meer geschlagen und dann hat Allah das bewirkt, subhanahu wa ta'ala. Insofern, die Taten Allahs, subhanahu wa ta'ala, wenn wir über die Taten Allahs sprechen, geht es konkret, grob und ganzen, um drei Angelegenheiten. Einmal geht es um Al-Mulk, das heißt das Reich, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Besitzer von allem ist. Alles. Auch das, was du besitzt, ist ein Eigentum Allahs subhanahu wa ta'ala. Du selbst und was in dir ist, ist ein Eigentum von Allah subhanahu wa ta'ala. Dein Geld, was du denkst, was deins ist, in Wirklichkeit ein Eigentum von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen hat er zu dir gesagt, unter bestimmten Bedingungen musst du eine Pflichtabgabe machen von dem Geld, was Allah subhanahu wa ta'ala dir quasi ausgeliehen hat. Solange du lebst nach bestimmten Voraussetzungen, nach bestimmten Bedingungen. Die erste Sache ist Al-Mulk, das Reich Allahs. Das zweite ist Al-Khalq, die Schöpfung, die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles erschaffen hat. Und das dritte ist, was man im Arabisch nennt mit Tadbir. Tadbir bedeutet, hat verschiedene Bedeutungen, also zum anderen Planung, die Führung, die Leitung, die Regelung. Allah subhanahu wa ta'ala reguliert und leitet alles. Er ist der Herrscher und der Leiter dieses Universums. Es gibt nichts in diesem Universum, absolut gar nichts, das geschieht ohne seinen Befehl, ohne seinen Willen. Nichts. Niemand kann etwas tun, es sei denn Allah will es, subhanahu wa ta'ala. Das sind die drei Sachen und natürlich ergibt sich das eine aus dem anderen. Ja? Das heißt also, die Tatsache, dass Allah Azza wa Jal alles erschaffen hat, bedeutet, dass ihm natürlich auch alles gehört. Und er ist auch derjenige, der alles organisiert. Die Sonne kann nicht aufgehen, es sei denn, er gibt den Befehl. Der Mond kann nicht untergehen, es sei denn, er gibt den Befehl. Die Sterne erleuchten nur im Himmel, weil er den Befehl gegeben hat, subhanahu wa ta'ala. Und unser Sonnensystem, das uns befindet, befindet sich auf einer sogenannten, sagen die Wissenschaft, auf einer sogenannten Milchstraße von Abermilliarden von Sonnen, weiß nicht was. All dies ist ebenfalls organisiert, geleitet von Allah subhanahu wa ta'ala aufs Genaueste, genauer als wir es uns jemals vorstellen. Insofern gibt es nichts, das Allah subhanahu wa ta'ala nicht weiß. Es gibt nichts, das geschieht ohne den Willen Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hat das im Koran an mehreren Stellen mehr als deutlich gemacht. Welche Beweise haben wir für das, was wir gerade eben gesagt haben? Wir haben dafür natürlich Textbeweise. Denn wir haben beim letzten Mal gesagt, wenn man über die Schöpfung nachdenkt, dann findet man einiges heraus über den Schöpfer, subhanahu wa ta'ala. Aber Man kann bei weitem nicht alle Eigenschaften des Schöpfers herausfinden. Und viele Eigenschaften kennen wir nur über ihn, subhanahu wa ta'ala, selbst, weil er es uns mitgeteilt hat. Über unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Die folgende Ayah weist darauf hin, dass er der Schöpfer von allem ist und dass er auch alles leitet. Allah sagte, إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. Wahrlich, euer Herr, euer Rabb ist Allah, der, das heißt, kommt jetzt die Erklärung, warum ist er der Rabb? Weil er die Himmel und die Erde in 6 Tagen erschaffen hat. Also ist ganz klar, dass eine der Bedeutungen von Rabb ist eben Al-Khalq, die Schöpfung, das Erschaffen. ثم استوى على العرش. Hiernach hat er sich über seinen Thron erhoben. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. Er lässt die Nacht den Tag überdecken, wobei sie ihn eilig einzuholen sucht. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. Und die Sonne hat er erschaffen und den Mond und die Sterne. Alle sind durch seinen Befehl dienstbar gemacht worden. Und das ist genau die Aussage, die uns diesen Zusammenhang Bezug auf Tadbir interessiert, dass Allah ist der Mudabbir, er ist der Leiter von allen Dingen, allen Angelegenheiten. Warum? Weil er gesagt hat, dass er die Sonne und den Mond und die Sterne dienstbar gemacht hat durch seinen Befehl. Das alles läuft in seiner Umlaufbahn, auf ein bestimmtes Ziel hinzu, wie Allah subhanahu wa ta'ala es wollte. Er hat das bestimmt und er hat das geleitet. Deswegen sagt Allah azza wa jal, Ala lahul khalq wal amr. Hört, sein ist die Schöpfung und sein ist der Befehl. Und das ist auch einer der ganz entscheidenden Beweise, nur vorgemerkt. Wir werden später über den Koran und Karim selbst sprechen. Einer der Beweise, dass die Worte Allah subhanahu wa ta'ala unerschaffene Worte sind, und dass der Koran al-Karim keine Schöpfung ist, weil Allah gesagt hat, لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ. Sein ist die Schöpfung und der Befehl. Der Befehl sind die Worte Allah subhanahu wa ta'ala, durch die er nur sagen muss, sei eine Sache und dann ist sie. Das war jetzt in Bezug auf die Al-Khalq, Schöpfung, und in Bezug auf Al-Tadbir, das heißt, dass er alles leitet. Und die dritte Angelegenheit der Rububiyya ist Al-Mulk, das Reich, das eben sein des Reiches. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Surat, die Eier, die ich gerade vorgelesen habe, war in Surat Al-A'raf, Surah Nummer 7, Vers 54. Jetzt geht es um Al-Mulk, das Reich Allahs, Surat Al-Imran, Surah Nummer 3, Vers 189. Allah azza wa jalla sagte, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Allah gehört das Reich der Himmel und der Erde. Jetzt gibt es einen Konflikt, vielleicht für manche Leute, kann sich jetzt diese Frage stellen. Und zwar, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass er der Besitzer von allem ist, und er im Koran gleichzeitig gesagt hat, dass wir auch Besitzer von manchen Dingen sind. Wie kann es sein, dass ein Mensch etwas besitzt und Allah azza wa jalla auch? Und wir haben doch gesagt, dass zum Tawhid gehört ist, dass die Taten Allah subhanahu wa ta'ala, der Rububiyya, die Taten Allah subhanahu wa ta'ala, nur ihm alleine zugeschrieben werden. Und wir sagen, es stimmt, dass manche Worte sowohl für den Schöpfer als auch für das Geschöpf verwendet werden. Wie in diesem Fall. Das Wort Malaka heißt auf Arabisch besitzen. Und Allah ist der Malik von allem, der Besitzer von allem. Aber gleichzeitig sind wir Malik von auch bestimmten Dingen. Was ist jetzt da, wie kann man diesen Widerspruch lösen? Und die Antwort lautet ganz einfach, dass denn dem Menschen ist zwar auch Besitz zugeschrieben worden, aber nur in eingeschränkter Form. Und er darf mit diesem Besitz nur das machen, was er darf, von Allah aus und was er auch kann. Das heißt, der Mensch hat von Allah subhanahu wa ta'ala Besitz bekommen, aber diesen Besitz darf der Mensch machen mit dem, was er will? Nein, er darf nicht verschwenderisch umgehen. Er darf nichts haram damit machen. Okay, aber das ist gesetzliche Wille Allahs. Und auch kann der Mensch nicht machen mit seinem Besitz, was er will. Er kann nur das machen, was ein Mensch machen kann. Insofern ist er absolut eingeschränkt. Und in Wirklichkeit, wenn man die Sache noch genauer betrachtet, gehört ihm eigentlich gar nichts. Und es ist der Besitz, den ein Mensch in diesem Leben hat, ist nur von begrenzter Dauer und nur unter bestimmten Bedingungen. Und ihr wisst ja zum Beispiel, wenn jemand einen Sklave besitzt, dann gehört ihm nicht nur der Sklave, sondern auch, dass der Sklave besitzt. Deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala, wir gehören ihm, also gehört ihm letztendlich auch das, was uns gehört, subhanahu wa ta'ala. Und insofern ist es sozusagen im übertragenen Sinne, der Mensch besitzt, aber nur auf bestimmte Dauer und es ist kein wirklicher Besitztum, sondern der wirkliche Besitztum ist der von Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist wie wenn es Allah uns ausgeliehen hätte, auf bestimmten und unter bestimmten Bedingungen. Ein weiterer Konflikt ergibt sich in der arabischen Sprache, teilweise, und nicht in der deutschen Sprache, denke ich, und zwar mit dem Begriff erschaffen. Auf Arabisch das Wort erschaffen hat mehr als eine Bedeutung. Und zwar kann das Wort erschaffen bedeuten, im Sinne von Ijad. Ijad bedeutet aus dem Nichts etwas machen. Es war nichts da und plötzlich war was da. Diese Art zu erschaffen ist sicherlich nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Aber es gibt auch noch eine zweite Art oder eine zweite Bedeutung des Wortes Khalaqa im Arabischen. Und zwar im Sinne von Sana'a. Und Sana'a bedeutet herstellen. Etwas machen, etwas herstellen. Und deswegen findet man im Koran al-Karim, dass Allah Azza wa Jalla gesagt hat, dass er sich beschrieben als Ahsanul Khaliqin. Er ist der Beste von allen Khaliq. Und das würde ja bedeuten, dass es viele Schöpfer gäbe, viele Khaliq gibt. Aber die Antwort lautet nein. Al-Khaliq bedeutet im Arabischen auch As-Sani'. Deswegen kann man im Arabischen sagen, wenn du zum Beispiel eine Knete genommen hast und daraus etwas geformt hast, da kannst du im Arabisch sagen, Ana khalaqtuhu. Ich habe es, ja, man würde es übersetzen, ich habe es erschaffen, aber vielleicht kann man das im Deutschen auch, ich habe es geschafft, würde man eher sagen. Man hat etwas geschaffen, statt erschaffen. Aber es geht nur darum, dass wir sagen wollen, dass der Begriff khalaqa kann im Arabischen für den Schöpfer verwendet werden, als auch für ein Geschöpf, aber die Wirklichkeit davon ist eine andere. Genauso wie zum Beispiel das Leben. Allah Azza wa Jalla ist lebendig. Er hat sich beschrieben mit Al-Hay. Er ist Al-Hay, er ist der Lebendige. Und wir sind auch lebendig. Aber unser Leben ist nicht das gleiche wie das Leben Allah subhanahu wa ta'ala. Was unter anderem dadurch zeigt, dass unser Leben irgendwann mal angefangen hat und noch enden wird. Aber das Leben Allahs hat niemals angefangen. Er war schon immer lebendig und es wird niemals bei ihm aufhören. Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran auch Beweise dafür gebracht, dass er, subhanahu wa ta'ala, der Schöpfer von allen Dingen ist. Er sagte, erst einmal, er hat den Anspruch erhoben, alles erschaffen zu haben. Was heißt das? Das heißt, er hat gesagt, ich habe alles erschaffen. Gibt es jemanden, der behauptet, dass er auch alles erschaffen hat? Oder gibt es jemanden, der behauptet, dass er überhaupt irgendwas erschaffen hat? Deswegen Allah sagte in Surat Luqman, in der 11. Ayah, هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. Das ist die Schöpfung Allahs. Zeigt mir doch, was diejenigen außer ihm erschaffen haben. بل الظالمون في ضلال مبين. Vielmehr sind die Ungerechten in einem offenkundigen Irrtum. Ganz klar sind sie im Irrtum. Die Ungerechten sind wer? Die Schirkun. Weil die größte Ungerechtigkeit ist der Schirk. Warum? Weil sie beten andere außer Allah an, obwohl sie nicht einmal den Anspruch erhoben haben. Nicht einmal haben sie behauptet, etwas anderes erschaffen zu haben. Etwas erschaffen zu haben, außer dem, was Allah Azza wa Jal erschaffen hat. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Dieser Tawhid, dieser Rububiyya-Tawhid, ist eine Sache, an die viele Menschen glauben. Das ist eine Sache, an die auch Nicht-Muslime teilweise glauben. Vielleicht nicht so astrein wie Islam, aber viele Christen glauben auch daran. Viele Juden glauben auch daran, an diesen Tawhid al-Rububiyya. Auch die Leute in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben daran geglaubt. Und deswegen können wir davon ableiten, dass dieser Tawhid al-Rububiyya dich nicht erretten wird vor dem Höllenfeuer. Wie er gesagt, nicht alleine erretten wird vor dem Höllenfeuer. Ja? Sondern es gibt noch andere Sachen, die du umsetzen musst, außer diesem Tawhid. Denn wenn das der Fall wäre, dann bräuchten wir unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht, der uns sagt, wie wir Allah zu dienen haben. Weil wir haben gesagt, dieser Tawhid, auf den weist die Fitra schon hin. Aber die Gesandten Allahs, sie wurden doch nicht entsandt an erster Stelle, um den Menschen zu sagen, ihr sollt an Allah glauben, dass sie gibt. Weil es doch eine Sache ist, nur die Fitra schon hergibt. Die Gesandten, liebe Geschwister, ihr Ziel war es in erster Linie, die Menschen, die an Allah glauben, dazu zu bringen, dass sie ihn alleine anbeten. Allah sagte nämlich im Koran al-Karim, in Surat Yusuf, Vers 106, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Die meisten von ihnen glauben nicht an Allah, ohne ihm etwas beizusetzen. Die meisten Menschen, die an Allah glauben, sie glauben an Allah, aber gleichzeitig widmen sie den Gottesdienst nicht alleine, sondern sie beten andere neben Allah Azza wa Jalla an. Im Tafsir heißt es, die meisten Menschen, sie glauben an Allah als ihren Rabb, als ihren Schöpfer, als ihren Versorger, dass er alles leitet in diesem Universum, aber sie sind trotzdem Mushrik. Also gibt es noch eine andere Form des Tawhid, die diese Menschen vernachlässigt haben. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat ganz klar gesagt im Koran, dass diese Tawhid al-Rububiyya alleine nicht ausreicht, um vom Höllenfeuer geschützt zu werden. Allah sagt in Surat al-Ankabut, Aya Nummer 61, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ. Und wenn du sie fragen würdest, wer die Himmel und die Erde erschaffen hat und wer die Sonne und den Mond dienstbar gemacht hat, wer soll gefragt werden? Die Leute aus Makkah, die Mushrikun. Wenn du sie fragen würdest, wer hat Himmel und Erde erschaffen? Und wer hat die Sonne und den Mond dienstbar gemacht? Sie werden sicherlich sagen, Allah. فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ. Wieso lassen sie sich dann davon abwendig machen? Wieso beten sie ihn dann nicht alleine an? Und das ist wegen der entscheidende Punkt, dass der alleinige Glaube an Allah Azza wa Jal ohne die Umsetzung davon, das ist nämlich der zweite Teil des Tawhid, die Uluhiyya, über die wir gleich sprechen werden, inshallah, ohne die Umsetzung davon ist kein Tawhid. Ist kein Tawhid, der von Allah Azza wa Jal akzeptiert werden wird. Dafür gibt es, liebe Geschwister, viele Ayat im Koran al-Karim. Und eine, oder für was gibt es viele Ayat? Es gibt viele Ayat darüber, dass die Leute damals geglaubt haben, dass Allah Azza wa Jal der Herr aller Herren ist. Dass er der höchste Gott ist. Dass die anderen Götter, die sie auch anbeten, nichts helfen können ihnen, nichts ihnen helfen können, außer Allah Azza wa Jalla, außer Allah Azza wa Jalla, der Einzige, der ihnen helfen kann. Und sie wussten auch, dass sie diese Götter ohne Allah niemandem nutzen können und niemandem schaden können. Und deswegen haben sie diese Götter nämlich zu Vermittlern gemacht zwischen sich und Allah Azza wa Jalla. Denn wenn du glauben würdest, dass diese falschen Götter dir helfen können, dann würdest du sie nicht zu Vermittlern machen, sondern du würdest sie direkt anbeten, ja, die haben sie angebetet, aber dann wäre dein Ziel, deine Anbetung, genau sie, diese Vermittler. Okay? Und deswegen sagt Allah Azza wa Jalla über sie im Koran al-Karim, in Surat Az-Zumar, in der Aya Nummer 3, مَا نَعْبُدُهُمْ إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Wir dienen ihnen nur, damit sie uns, wir Götzendiener, dienen ihnen, den falschen Göttern, nur, natürlich glauben nicht, die falschen Götter sind klar, ja. Wir dienen ihnen nur, damit sie uns Zutritt in die Nähe Allahs verschaffen. Subhanallah. Und das ist nur ihr Mangel an ihrem Iman an Allah, an seine Eigenschaften. Wenn sie wüssten, dass Allah alles hört, alles sieht und den Dua hört, möchten sie keine Vermittler dazwischen. Nämlich die Leute, die Vermittler haben zwischen sich und Allah Azza wa Jal, in Wirklichkeit, ihr Glauben an Allah ist mangelhaft, weil sie glauben, dass Allah Azza wa Jal entweder das nicht alles hören kann, oder sie glauben, Allah braucht Helfer, der dies weitertragen kann an Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist, wie gesagt, ein Irrglaube. Allah sagte, إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Allah wird wahrlich zwischen ihnen richten, bezüglich dessen, worüber sie sich uneinig waren. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي. Jetzt kommt der, das Urteil Allahs über solche Menschen. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Wahrlich, Allah leitet niemanden recht, der ein Lügner ist und der ein beharrlicher Ungläubiger ist. Hört mal, das nicht, er hat nicht mal gesagt, Kadibun Kafir, sondern Kadibun Kafar. Und dieses Wort Kafar weist eben genau darauf hin, dass sie trotz der Zeichen, die sie sehen können, trotz der logischen Beweise, die man gegeben hat, beharren sie trotzdem noch in ihrem Unglauben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer machen, dass wir die Wahrheit erkennen und sie auch dann annehmen. Und so unglaublich es auch klingt, aber genau bei diesen Punkten, dieser Aya, scheitern viele Menschen, die sich dem Islam zuschreiben. Jeder Mensch, der jemand anderes anruft, außer Allah Azza wa Jal, das heißt, er macht Dua zu jemand anderem außer Allah. Was heißt das? Das heißt, er bittet jemanden um etwas, was nur Allah Azza wa Jal alleine machen kann. Vielleicht um Vergebung der Sünden oder das Erhören der Gebete. Das ist ja genau das, was Menschen machen, teilweise, wenn sie zu Gräbern gehen. Sie glauben, dass dieser Mensch Fähigkeiten hat, die ein Mensch nicht hat. Und deswegen beten sie ihn an. Weil manche Leute denken, beten bedeutet nur, dass man Sujud macht, sich niederwirft auf sein Gesicht für jemanden. Nein, Gebet, darüber werden wir reden, ist vielfältig. Eine davon, eine Art zu beten davon, ist Dua. Dua bedeutet eben jemanden anrufen, jemanden etwas bitten, und gemeint ist, jemanden etwas bitten, was man nur aus Süße von Allah verlangen und erbitten darf. طيب. Also wissen wir, dass eine Person, wie diese Menschen damals, die an Allah als den einzigen Rabb glaubt, aber ein Teil seiner Gottesdienste an andere Witten aus Allah, dass das ein Mushrik ist und dass diese Person niemals vom Höllenfeuer entrinnt. Niemand. Weil das ist der Grund der Entsendung der Gesandten. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen nicht nur die Hölle angedroht, sondern auch angedroht, dass sie für immer und ewig darin bleiben werden. Was für Beispiele gibt es in der Realität, wie Menschen beim Rububiyya Tawhid versagen? Jetzt nochmal zurück, ja? Wir haben gesagt, Rububiyya, es geht um die Taten Allahs, dass Allah einzigartig ist hinsichtlich seiner Taten. Jetzt ist die Frage, welche Fehler haben Menschen gemacht oder machen Menschen hinsichtlich dieser Form des Tawhid? Obwohl er ja in der Fitra, sozusagen in der Fitra mitgegeben wurde, jedem Menschen. Manche von ihnen leugnen Allah Azza wa Jal komplett, und sie sagen, Allah gibt es nicht. Und warum heißt diese Person Kafir? Weil Kafir, die Begrüßte, Kafara im Arabischen, bedeutet unter anderem verdecken, zudecken. Jemand, der die Wahrheit nicht sehen will, der muss die Augen zumachen. Jemand, der nicht will, dass ein anderer ein Gegenstand ist, der muss ihn verdecken. Machen Tuch drüber und das war, dann sieht man ihn nicht mehr. Und solche Menschen, sie verdecken Himmel und Erde, sie leugnen alles. Sie leugnen sich selbst. Sie selbst sind doch ein Beweis für den Schöpfer Allahs. Sie leugnen sich selbst, sie leugnen ihre Umgebung, sie leugnen alles, was um sie herum ist. Und deswegen heißt diese Person ein Kafir. Und diese Menschen hat es auch teilweise gegeben von damals. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran Al-Karim, in Surat Al-Jafiyah, in der 24. Ayah, وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. Sie sagten, es ist nur unser diesseitiges Leben. Wir sterben und leben und nichts wird uns vernichten außer der Zeit. Es gibt keinen Gott, der einen tot machen wird oder lebendig macht, sondern das ist einfach, man schreibt der Zeit, was auch immer die Zeit sein mag, wenn ich von Allah auch, subhanahu wa ta'ala, man schreibt der Zeit zu, dass sie das sozusagen macht. Und man sagt, die Natur macht das. Ja, das ist ein Gesetz der Natur. Wer hat das Gesetz gesetzt, weiß man nicht. Ja, das ist die Aussage von Atheisten, möge Allah uns darauf bewahren, denn sie haben ihr Problem verlagert. Das heißt, sie sagen, es gibt Allah nicht, aber sie haben keinen Ersatz gefunden. Okay? Sie sagen, es gibt Allah nicht. Weil wer hat Himmel und Erde erschaffen? Sagen sie, es war schon immer da. Das ist aber keine logische Antwort, plus es ist auch keine zufriedenstellende Antwort. Weil es löst nicht die Frage, warum ich da bin. Es löst nicht die Frage meiner Aufgabe. Es ist nicht die Frage, wo war ich, bevor ich geboren wurde. Es löst nicht die Frage, wo gehe ich hin, wenn ich gestorben wurde. Und bin gestorben. Allah sagte, وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ. Sie haben darüber gar kein Wissen. Alles nur Vermutungen, was sie sagen. Sie denken, sie überlegen. Vielleicht ist es so, vielleicht war Himmel. Doch einer sagt zu dir, Himmel, Erde war schon immer da. Was heißt das? Das heißt, seit Ewigkeiten war alles da. Da kannst du wenigstens 100 Jahre zurückgehen, geschweige von 1 Milliarde Jahre und Unendlichkeit, dass du mir beweisen kannst, dass deine Aussage wahr ist. Einfach nur Vermutungen, die einfach aufgestellt werden, Möge Allah uns davor bewahren. Inhum illa yadhunnun. Sie stellen nur Mutmaßungen. Sie verkaufen sich teilweise gut. Sie verkaufen sich im Namen der Wissenschaft. Sie verkaufen sich im Namen von atheistischen Wissenschaftlern. Aber das alles wird ihnen nichts nützen und das alles wird sie nicht voranbringen. Die zweite Art, wie Menschen am Tawhid al-Rububiyyah scheitern, ist, dass sie manche seiner Eigenschaften leugnen. Sie sagen, ja, es gibt einen Gott und so, aber ich glaube nicht, dass er dass er die Menschen wieder lebendig machen wird, nachdem sie gestorben sind. Zum Beispiel, dass er das gar nicht kann. Wie zeigt sich das heutzutage am deutlichsten? Manche Leute sagen, ja, wenn es Gott gibt, dann gibt es doch keine Kriege, dann gibt es keine Krankheit, dann gibt es doch keine was, dann gibt es doch kein Leiden auf der Welt. Ja? Das ist genau. Das heißt, sie schreiben ihm Unfähigkeit zu, sie leugnen seine Allmacht, sie leugnen, dass er subhanahu wa ta'ala alles leitet in diesem Universum. Sie glauben an ihn, aber nicht an alles, was mit ihm zusammenhängt. Und die dritte Art, wie Menschen diese Rububiyyah versagen und scheitern, ist, dass sie Eigenschaften Allahs Azza wa Jal in Bezug auf seine Taten anderen zuschreiben, außer Allah. Und das ist ganz viel gerade bei Leuten, die, toten Menschen zuschreiben, was sie gar nicht können. Ja? Menschen, wenn sie gestorben sind, gibt es in bestimmten Kulturen, bestimmten Sekten, auch die dem Islam zugeschrieben werden, dass sie glauben, dass der Tote Fähigkeiten hat nach seinem Tod, die er nicht hatte vor seinem Tod. Auch wenn man den Koran verinnerlicht, liebe Geschwister, stellt man fest, dass der meiste Dua, die meisten Bittgebete im Koran, fangen an mit Rabbana. Okay? Unser Herr. Allah sagt in Surat Al-A'raf über Adam und seine Gattin, قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sie sagten beide, unser Herr, wir haben uns selbst Unrecht zugefügt, und wenn du uns nicht vergibst und wenn du uns nicht erbarmst, dann werden wir sicherlich zu den Verlierern gehören. Und Nuh alayhi sallam sagt in Surah Nuh, Surah 8, Vers 28, رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Mein Herr, vergib mir und meinen Eltern und jedem, der mein Haus als Gläubiger betritt, und allen gläubigen Männern und allen gläubigen Frauen. Und Ibrahim al-Khalil alayhi sallam, er sagt in Surah Ibrahim, Vers 37, رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي, und so weiter. Er sagt mit der Rabbana. Und Musa alayhi sallam, ebenfalls für Qasas, Vers 21. Und auch unser Prophet Muhammad sallallahu alayhi sallam, Allah hat zu ihm gesagt, in Surah Taha, Vers 114, وَقُرْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا, und sprich, mein Herr, vermehre mein Wissen. Und all dies weist darauf hin, dass nämlich die Rububiyya, die Tatsache, dass Allah Azza wa Jal der Herrscher von allem ist, bedeutet, dass du auch alles von ihm verlangen sollst. Warum willst du noch deinen Rizq, die Vergebung der Sünden, die Gesundheit, alles andere, warum willst du es noch von jemand anderes verlangen, wenn alles in der Hand Allah subhanahu wa ta'ala ist? Aus diesem Rububiyya, Tawhid, ergibt sich jetzt der zweite Teil des Tawhid, den wir auch jetzt ansprechen möchten in diesen wenigen Minuten. Und zwar nennt man ihn auf Arabisch Uluhiyya. Ich hoffe, es geht nicht zu schnell voran, weil wenn es zu schnell vorangeht, wir können an diesem Punkt auch einen Schnitt machen, wenn ihr wollt. Weitermachen? Dann machen wir inshallah weiter. Und auch wenn jemand das zu schnell in einem geht, das wird aufgenommen und man kann das sich dann anhören. Okay? Weil das sind sehr wichtige Themen natürlich. Und das zeigt sich auch, liebe Geschwister, je genauer man seine Aqida lernt, desto einfacher hat man es auch nachher, Da'wa zu machen mit anderen Religionsgemeinschaften, anderen Gruppen. Ja? Weil die anderen Religionsgemeinschaften, auch die Sekten im Islam, viele scheitern genau an diesen einfachen Sachen, die wir erwähnt haben. Wenn du das verstanden hast und die Ayah dazu verstanden hast und was da wirklich gemeint ist und natürlich auch ein paar Unklarheiten bei den Leuten beseitigen kannst, weil sie haben ja Scheinbelege teilweise, ja, dann bist du, wie gesagt, topfit, wenn es um die Da'wa geht, zur Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Der Tawhid al-Uluhiyya. Das Wort Uluhiyya, wie man hören kann, kommt vom Wort Ilah. Das Wort Ilah ist einer der Namen Allahs subhanahu wa ta'ala. Gehört sogar zu den schönsten Namen. Und auch hier wieder, Ilah ist der Name und Uluhiyya ist die Eigenschaft. Genauso wie bei Rabb war der Name und Uluhiyya ist die Eigenschaft, Rabb zu sein. Ilah, liebe Geschwister, sprachlich gesehen, ist derjenige, den man dient. Und derjenige, den man gehorcht. Im Wesentlichen geht es uns um das Dienen. Weil das Gehorchen ist eine Form der Anbetung. Das Gehorchen ist eine Art, ist ein Gottesdienst. Ja? Und das, die Anbetung ist der Überbegriff für alle Formen der Anbetung. Das ist die sprachliche Bedeutung. Und wenn wir das ins Deutsche übersetzen wollen, dann finden wir den adäquaten Begriff Gott. Okay? Weil wenn wir im Wörterbuch nachschauen, finden wir, dass Gott auf Deutsch ist das angerufene Wesen. Auf Arabisch würde man sagen, das ist das Wesen, zu dem man Dua macht. Okay? Deswegen ist Al-Ilah Gott. Genau die adäquate, die korrekte, übereinstimmende Übersetzung. Aber natürlich, wie wir gesagt haben, ein Namen an sich kann man normalerweise nicht übersetzen. Also der Name ist Ilah. Der Name ist Rabb. Der Name ist Allah. Ich kann nicht diese Namen übersetzen. Weil ein Name ist ein Name. Okay? Aber die Bedeutung davon kann ich übersetzen. Zweifellos. Also man kann nicht sagen, wenn man es genau nimmt, man kann nicht sagen, ein Name Allahs ist der Allah. Nee, du musst sagen, ein Name Allahs ist Ar-Rahman. Ja, auch nicht, wenn eine Person heißt Mr. White, dann sage ich auch nicht Herr Weiß zu ihm im Deutschen. Er heißt Herr White, auch im Deutschen noch, richtig? Der Name White bleibt White, oder Black, Herr Schwarz, nein, das geht nicht. Ja? Die Namen Allahs sind seine, Namen, seine Eigenschaften, subhanahu wa ta'ala. Religiös gesehen ist Ilah derjenige, den alle Ibadat einzig und allein gewidmet werden müssen. Ilah ist derjenige, für den man jede Form von Ibadah. Ibadah haben wir, ist ein Gottesdienst. Und darüber werden wir natürlich ausführlich noch beim nächsten Mal, inshallah, unterhalten. Was ist denn Ibadah überhaupt? Und wann ist eine Ibadah ein Ibadah auch teilweise? Weil ich habe ja vorhin gesagt, zum Beispiel, das Gehorchen ist eine Ibadah. Aber nicht immer. Manchmal ist es eine Ibadah, manchmal ist es keine Ibadah. Okay? Und deswegen das Anrufen. Jemand ruft jemanden mit dem Telefon an. Heute sagen wir Telefon anrufen. Ja? Das Anrufen, jemand ist Telefon, muss nicht eine Ibadah sein. Ja? Aber wir meinen damit natürlich etwas ganz Bestimmtes. Das ist ein Thema für sich, das wir, inshallah, ein bisschen, das wir anschneiden werden. Sicherlich auch nicht komplett machen werden, weil das ein riesiges Thema ist. Ibadah aber, nur vorweggenommen, Gottesdienste, gibt es zweierlei Art von Gottesdiensten. Es gibt Gottesdienste, die man sehen kann, und es gibt Gottesdienste, die man mit dem Herzen macht. Das ist offensichtliche Gottesdienste und Gottesdienste, ja, insgeheime oder verborgene Gottesdienste des Herzens. Und das eine ist genauso wichtig wie das andere, und das eine hängt wieder zum anderen zusammen ab. Was sind die Beweise, dass diese Uluhiyya-Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala ihm ganz alleine zusteht? Dafür gibt es natürlich im Koran sehr viele Beweise, weil wir gesagt haben, das ist der wesentliche Grund der Entsendung der Gesandten Allahs, der Rasul. Allah sagt in Surah Al-Baqarah in der 21. Ayah: Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch erschaffen hat, und diejenigen, die vor euch waren, auf dass ihr gottesfürchtig werden mögt. Dient eurem Herrn, der euch erschaffen hat, weil er euch erschaffen hat und niemand sonst. Allah sagt ebenfalls in Surah An-Nisa, Vers 36, das ist die vierte, oder? وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Dient Allah und gesellt ihm nichts bei. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Sache im Koran verschiedenartig bewiesen. Oder es gibt verschiedenartige Beweise, die alle darauf hinweisen, dass du Allah subhanahu wa ta'ala alleine anzubeten hast, niemanden sonst. Manchmal, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt uns dies, indem er uns den Grund der Entsendung der Gesandten erwähnt. Er sagt, وَلَقَدْ بَعَثْنَا, das ist in Surah An-Nahl, Surah Nummer 16, Vers 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اِعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Wir haben sicherlich in jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt, der zu den Leuten gesagt hat, dient Allah und meidet den Götzendienst. Und manchmal weist uns Allah auf dieses Uluhiyya-Prinzip hin, indem er uns sagt, warum wir überhaupt da sind. Allah sagt in Surah Al-Dhariyat, in der Ayah 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Jinn und die Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen. Allahu Akbar. Und deswegen, liebe Geschwister, der gläubige Mensch, wenn er sich unterhält über Ibadah, dann wird er glücklich und freut sich darüber. Und sein Herz blüht auf. Und wenn er betet, ist er glücklich. Warum? Weil Allah hat dich deswegen erschaffen. Deswegen gibt es Glücksgefühl bei Ibadah. Deswegen fühlst du dich zufrieden. Deswegen ist das Weinen für Allah eine angenehme Sache. Ganz anders, als jemand weint, wenn ihn ein Schicksalsschlag getroffen hat. Jemand weint für Allah subhanahu wa ta'ala, ist danach aber glücklich darüber, über die Tränen, die er vergossen hat für seinen Herrn subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil der Mensch erschaffen worden ist für Allah subhanahu wa ta'ala. Und manchmal weist uns Allah auf Uluhiyya hin, indem er uns die riesige Belohnung verspricht dafür. Er sagt in Surah Al-An'am, Vers 82, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Diejenigen, die glauben und die ihren Glauben nicht mit Ungerechtigkeit einkleiden, jene sind es, denen die Sicherheit zustehen wird, und jene sind die Rechtgeleiteten. Das heißt, die Ungerechtigkeiten der Ayat genannt der Schirk. Das heißt, demgemäß, diejenigen, die glauben und keinen Schirk begehen, das sind diejenigen, die Yawm al-Qiyamah, denen sicher, in Sicherheit sein werden. In Sicherheit vor der Hölle, in Sicherheit vor der Bestrafung Allah subhanahu wa ta'ala, in Sicherheit vor dem Zorn Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie sind die Rechtgeleiteten in diesem Leben. Und eine vierte oder fünfte Art, wie Allah subhanahu wa ta'ala uns auf Uluhiyya aufmerksam macht, ist, indem er uns warnt vor dem Gegenteil der Uluhiyya, nämlich dem Schirk. Allah sagt in Surat Al-Ma'idah, Surah Nummer 5, Vers 72, über Leute, die Schirk begehen. Innahu man yushrik billahi, das ist übrigens auch eine Aussage Isas, alayhi salatu wassalam, von Jesus, alayhi salatu wassalam, wie der auf den Kontext hinweist. Innahu man yushrik billahi, faqad harram Allahu alayhi al-jannah, wa ma'wahu nar, wa ma lil-zalimin min ansar. Wer Allah etwas beigesinnt, guck mal, was Isa damals schon gesagt hat, was die Christen daraus gemacht haben, subhanallah. Wer Allah etwas beigesellt, dem hat Allah das Paradies verboten. Und dessen Aufenthaltsort wird die Hölle sein, und die Ungerechten werden keine Helfer haben. Die Leute, die in der Hölle sind, sind von zweierlei Art. Manche sind Ungläubige, manche sind Gläubige, Muslime. Aber die gläubigen Muslime, sie werden Helfer bekommen. Es wird Engel geben, die für sie Fürsprache einlegen. Es wird Propheten geben, die für sie Fürsprache einlegen. Es gibt Märtyrer, die für sie Fürsprache einlegen. Es gibt rechtschaffene Menschen, denen Allah das erlauben wird. Und Allah Azzal selbst wird Fürsprache einlegen für sie. Subhanahu wa ta'ala. Und deswegen werden sie Hilfe haben. Aber jemand, der als Muschrik gestorben ist, wal'iyadhu billah, er wird niemals jemanden haben, der ihn herausbringen kann. Nicht einmal der Prophet Ibrahim a.s. mit seinem eigenen Vater. Ibrahim, wie der Prophet uns berichtet hat, Muhammad s.a.w., Ibrahim wird Yawm al-Qiyamah noch ein letztes Mal für seinen eigenen Vater versuchen, Fürsprache einzulegen. Allah azza wa jal wird ihm das verweigern. Und aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam noch zwei Hadithe, die auf das Gleiche hinweisen und die vor dem Schirk dringend warnen. Allah azza wa jalla sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Wer stirbt, während er neben Allah einen Gleichgestellten anruft, geht in die Hölle. Der Hadith bei Bukhari überliefert. Und der folgende Hadith, daran sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Man laqiya Allah la yushriku bihi shay'a dakhala al-jannah. Wer Allah antrifft, ohne ihm etwas beigesellt zu haben, wird das Paradies betreten. Dieser Hadith ist bei Bukhari, bei Muslim. Und darüber gibt es zahlreiche Hadithe, die darauf hinweisen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Anwesenheit und euch segnen für eure Aufmerksamkeit. Bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er unsere Taten annimmt, dass er uns Ikhlas gibt. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.